der Blechvitrine stehen. Sie ist kein Beton und auch kein Zement. Und ist auch keine Waschmaschine für sein Hemd. Tagsüber sagt sie selten einen Ton, doch abends füllt sie damit 120 Pfund. So mancher Nachbar hofft, auch das ist sie verschonen, doch sie klappt durch jede Beinfine. Ist vorbei. Aus mit Internet, dem Trommelfeldkiller. Prinzenberg wird etwas stiller. Leider wollte die Polizei was anderes wissen. Und aus was mit dem hohen Kissen. Egal, lud sie alle zu sich ein. Jetzt rocken sie zu dritt. Hey, kann man sein oder was? Ihr braucht mit der Heavy Metal Mischmaschine. In der Blechvitrine.